Ich bin Rebecca Maschke von Shared Services and Outsourcing Network und ich spreche heute Morgen mit Professor Dr. Wolfgang Appel, Professor für Personal- und Servicemanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Maschke. Professor Appel, was ist der beste Rat, den Sie beginnen beim Aufbau eines Shared Service Centers mit auf den Weg geben würden? Ich möchte das mal in die Worte fassen, eine große Vision haben und kleine Schritte gehen. Es wird zu Beginn öfters mal unterschätzt von Kollegen im Personalwesen, dass das Shared Service Center Konzept eine sehr umfassende Idee ist, die ganz viele Bereiche in der Personalarbeit erfasst und verändert. Deswegen ist es oft eine Gefahr, dass dann am Beginn zu kurz gesprungen wird, dass man sich beschränkt auf kleinste Ausschnitte, auf elementare Prozessthemen, um ja auch niemandem der Organisation weh zu tun. Da denke ich, da ist es gut, auch frühzeitig eine Personalleitung, einen Vorstand, eine Geschäftsführung zu gewinnen und zu überzeugen, dass da eine große Chance drin steckt. Trotzdem sollte zu Beginn mit kleinen Schritten begonnen werden, einen Piloten, ehe man versucht, gleich im ersten Wurf allumfassende große Organisationseinheiten aufzubauen, aber so mit den ersten Schritten in die richtige Richtung zu einem großen Ziel, das wäre so meine Empfehlung.